Die Ausstellung Unverschämtes Glück ist vom 13. Mai bis 15. Dezember in der U-Bahn-Galerie in Berlin zu sehen. Die Galerie ist Tag und Nacht geöffnet. Der Eintritt ist frei. Teil 3: Pigozzi und die Paparazzi. Die Fotografen auf der Jagd nach dem schnellen Bild gelten heutzutage als Schmeißfliegen des Mediengeschäfts. Sie sind die Bad Guys der Presselandschaft. Doch die schnellen und oft indiskreten Bilder der Prominenten sind aus der Boulevardpresse längst nicht mehr wegzudenken. Erstmalig in Deutschland beleuchtet die Berliner Helmut-Newton-Stiftung vom 20. Juni an die Arbeit bekannter Pressefotografen. Die Schau Pigozzi und die Paparazzi zeigt rund 350 Fotos, darunter Schwarz-Weiß-Ikonen aus der prominenten Welt der 60er und 70er Jahre. Ob berühmte Fotos von Jackie Kennedy Onassis in Jeans beim Einkauf in New York oder fotografische Blicke auf die Glamour-Welt von Roms Dolce Vita. Mit ihrer Perspektive zeigten die Paparazzi von früher die Größen der Showbranche erstmals nicht als unnahbare Leinwandgötter, sondern als Menschen mit Ecken und Kanten. Sie lauerten ihnen beim Filmfestival in Cannes auf, vor New Yorks Edeldisco Studio 54 oder in Hollywood. Ihre Opfer hießen Sophia Loren und Grace Kelly, Alain Delon und Romy Schneider, Marlene Dietrich und Liz Taylor. Für einige Bilder mussten die Fotografen auch Prügel einstecken. Der Fotograf Ron Galella zum Beispiel hielt sich eines Tages in der Nähe von Marlon Brando nur noch mit einem Footballhelm auf. Der Schauspieler hatte ihm zuvor den Unterkiefer zertrümmert und 5 Zähne ausgeschlagen. Doch nicht alles glänzte vor dem Objektiv. Der Fotograf Arthur Fellig dokumentiert mit seinen New Yorker Aufnahmen die Jahre der Depression, das Schicksal der Kriminellen und ihrer Opfer, der Trinker und Obdachlosen. Es sind schonungslose Blicke auf das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Der Titel der Berliner Ausstellung Pigozzi und die Paparazzi geht zurück auf den 1952 geborenen italienischen Sammler, Geschäftsmann und Fotografen Jean Pigozzi. Die Fotos sind bis zum 18. November in der Jebenstraße in Berlin zu sehen.